Okay, buddy. We call you 3, 2, 1. King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo, hallo, wie immer der gekonnte und mit Schwung vollzogene Wechsel vom King FM Studio Nordrhein-Westfalen ins King FM Studio Berlin. Ich bin Tom Kolbe, ich grüße Sie. Heute sind wir mit Ihnen gemeinsam unterwegs nach Aruba, dann ein ausführlicher Ausflug nach Australien und wir kreuzen mit Celestial Cruises vor Griechenland. Da geht's nicht um Politik, nein, um Lifestyle. Und natürlich gibt es jede Menge Musik. Viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. Hier ist Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. This shit, that ice cold, Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the firemen. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot dance. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Come on. dancing. Got to keep on dancing. Keep on dancing. Heatwave und Boogie Night, oh yeah. Das zur Gruppe der ABC-Inseln in der niederländischen Karibik zählende Aruba liegt etwa 20 Kilometer vor der Küste Venezuelas. Die Insel lockt den sonnenhungrigen Europäer mit einem das ganze Jahr über angenehmen Klima, im Durchschnitt 28 Grad und kristallklarem Wasser für vielfältige Wassersportaktivitäten. Pia Hoffmann hat sich auf der traumhaften Insel umgeschaut. Nos quiero back más gente for die Alemania Panambing na Aruba. So hört es sich an, wenn Eberhard Biemens vom Bukuti Beach Resort in der Landessprache Papiamento deutsche Besucher nach Aruba einlädt. Vor allem die geografische Lage macht die kleine Karibikinsel für Urlauber so interessant. Wir liegen 25 Kilometer vor der Küste von Venezuela. Wir sind zu weit südlich, um irgendwie beschädigt zu werden von Orkanen. Und das Wetter ist ungefähr 28 bis 30 Grad das ganze Jahr, weil wir so nah am Äquator sind und weil es keine vier Jahreszeiten hier gibt. Also im Grunde genommen das Beste, was es in der Karibik gibt. Die Sonnengarantie ist also gleich im Flugticket inklusive. Dazu türkisblaues Meer und weiße Traumstrände. Kein Wunder, dass die Stimmung bei Urlaubern und Inselbewohnern gleichermaßen paradiesisch ist, meint Tourguide Alexandra Pito. Aruba ist eine trockene Insel, hat sehr, sehr schöne Strände, weißer Sand, blaues Meer, wie man sich die Karibik halt vorstellt. Und die Leute hier sind ziemlich, ziemlich freundlich. Also es ist echt eine sehr, sehr schöne Insel. Und das bekommen die Urlauber schon nach wenigen Tagen zu spüren. Das Wetter ist das Schönste, das Faszinierendste. Das Wetter, die Strände, das ist das Schönste. Das Wasser, der Strand und die Palmen hier und die Menschen hier sind liebenswürdig. Das ist schön. So kann es leicht passieren, dass man sich von Aruba gar nicht mehr trennen kann, weiß Alexandra Pito. Aruba ist echt ein Paradies. Wenn du hier in Urlaub kommst, du verliebst dich einfach mit der Insel. Und das ist auch bei mir passiert. Thank you. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking rocking jam. King FM, die Tom Kolbe Show. Standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall? Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, move, move, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. As you move across the floor, get down on it. Come on in. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down on it. Urlaub auf Aruba. Welche Tipps gibt's dafür? Pia Hoffmann. Bei dem Inselnamen Aruba schütteln viele erstmal den Kopf, denn die Insel ist den meisten Urlaubern noch unbekannt. Dabei ist sie gar nicht so schwer zu finden, so Rensley Zistra vom Dutch Caribbean Travel Bureau. Also Aruba ist die sogenannte ABC-Insel oder gehören zu die ABC-Insel, Aruba, Bonaire und Curaçao. Und diese Gruppe sind direkt vor die Küste von Venezuela. Und er kennt auch die beste Möglichkeit, dorthin zu kommen. Im Moment mit den KLM von alle deutschen Flughafen direkt über Amsterdam. Da haben sie ungefähr 2 Stunden Aufenthalt in Amsterdam und dann geht direkt nach Aruba. Flugdauer etwa 9 Stunden und 3 Viertel. Auf der Insel steht natürlich besonders der Wassersport im Vordergrund. Hauptthema natürlich Racktauchen. Wir haben sehr viele Racks rund um die Insel. Eine sehr neue Sportart, Kitesurfen. Und dann natürlich Jetski fahren, Sea-Doo fahren, Wasserski fahren, Banana Boat, Tubing, Parasailing, alle Art von Wassersporten. Und ein Karibikurlaub muss nicht unbedingt teuer sein. Natürlich gibt es auch auf Aruba Luxushotels, doch die Unterkunftsmöglichkeiten im Inselparadies sind vielfältig und es gibt auch preiswerte Alternativen. Wir haben Gästehäuser, wir haben Apartmenten. Dazu muss ich sagen, diejenigen, die gerne in einem günstigen Apartment wohnen möchten, die sind nicht direkt am Strand gebaut. Aber jede Gäste, die trotzdem in ein Apartment gewählt haben, so wohnen, können an jedem Strand hereingehen, an jedem Strand hinliegen und an jedem Strand schwimmen. Und bei den Stränden ist die Auswahl groß. Aruba gehört zu den 10 besten Stränden der Welt. Nach unseren 12 Kilometer langen Stränden an die Westküste habe ich auch ein paar wunderschöne Buchten wie Arashi, Malmok, Mangalhalto, Boga Grande, Bibi Beach und Rogers Beach. Bei solch paradiesischen Zuständen kann es auf Aruba nur ein Motto geben. Aruba, one happy island. Das sieht man auf jeder Geschichte von jeder Einheimischen. Ohne Lächeln gibt es bei uns nicht. Und Musik muss immer natürlich dabei sein. get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. I wasn't certain of a picture, just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind. Don't wanna stop. I got hearts that beat as one. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I'm feeling. If you wanna leave, I'm with it. up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Lucky Pharrell Williams und Daft Punk. Aruba ist mehr als Sonne, Strand und blaues Meer. Unternehmen Sie eine Erkundungstour über die Insel. Pia Hoffmann. Am besten entdeckt man Aruba bei einer Jeep-Safari. Die Tour führt auf die Seite des Islands, wo der vulkanische Ursprung noch heute sichtbar ist. Jeep-Tour-Guide Coletta Colin. We're gonna go drive around the island. We're gonna see the lighthouse. Bei unserer Inselrundfahrt besichtigen wir den Leuchtturm, die natürliche Brücke, den Blackstone-Strand und dann geht's nach Kasibari. Dort sieht man, wie Aruba entstanden ist. Kasibari is a real way of seeing how Aruba was born. Das Lavagestein und die Trockenheit sind optimale Bedingungen für den Anbau der Aloe-Pflanze. In der Nähe der Hauptstadt Oranjestad gibt es eine Aloe-Farm. Dort können Touristen die Herstellung von Aloe-Produkten verfolgen. Tourguide Isera. You can see, touch and feel the aloe plant. Once you're in the aloe factory, we will show you. Sie können die Aloe-Pflanze sehen und anfassen. Zunächst mal zeigen wir Ihnen die Aloe-Plantage. Dann sehen Sie, wie Aloe in der Fabrik verarbeitet wird, und zwar die ganze Geschichte von 1840 bis ins Jahr 2000. The aloe today, because we have a history that's coming all over from 1840 up to now in the year 2000. Auch ein Abstecher ins Münzmuseum lohnt sich, denn Aruba hat eine eigene Währung mit langer Geschichte. Die hat auch eine Kuriosität hervorgebracht, den Jotin, erklärt Azira Kruss vom Münzmuseum. It's a Jotin, they call it Der Jotin ist ein Münzstück, das wie ein Kuchen in 5 Teile zerlegt wurde. Etwas komisch, aber sehr praktisch, wenn man nicht genug Wechselgeld hatte. They didn't have enough change. Aber in erster Linie bedeutet Aruba Natur. Ein Fünftel der Karibikinsel besteht aus Nationalpark, so Pedro Castro vom Tourismusbüro Aruba. Arikok National Park is rich on flora and fauna. Der Arikok Nationalpark ist reich an Flora und Fauna. Es gibt viele Vogelarten, Felsformationen und den berühmten Divi-Divi-Baum, der sich immer nach Westen neigt. Da alle Hotels im Westen liegen, können sie sich auf Aruba nie verlaufen. All hotels are located on the west side of the island. So in Aruba you can never get lost. I got it bad. Getting harder. I'm sick of fighting. We'll be right back. Sinclair, die fantastische Wasserwelt von Aruba, die ist sogar für Nichtschwimmer ein Erlebnis. Wie das geht? Na, hören Sie mal zu. Die tiefblauen Papageienfische sind das Wahrzeichen der Unterwasserwelt von Aruba. Es gibt sogar eigens eine Schnorchelinsel, The Palm Island. Barbara Bajita ist Managerin des Islands. The Palm Island is about 1.5 kilometer wide and 3 kilometers long. The Palm Island ist 1,5 kilometer breit, 3 kilometer lang und liegt vor der Küste Arubas. Am Riff sehen Sie harte und weiche Korallen, verschiedene Fische, vor allem die blauen Papageienfische, aber auch die Gelbschwanznepper. Wer Glück hat, sieht auch mal eine Schildkröte, aber nicht jeden Tag. Am meisten sieht man natürlich beim Schnorcheln und Tauchen. Doch sogar Nichtschwimmer können auf The Palm Island abtauchen, so Sea-Tracker Norbert Simon. Sea-Tracking ist eine tolle Sache und sehr erfolgreich, auch für Leute, die nicht schwimmen können. Denn sie müssen einfach nur auf dem Meeresgrund entlang gehen. Wir setzen den Leuten einen Helm auf, vollgepumpt mit Luft, sodass sie ganz normal atmen können. Da kommt auch kein Wasser rein. Während die Sea-Tracker auf dem Meeresgrund spazieren gehen, entdecken Profitaucher atemberaubende Riffe, geheimnisvolle Schiffswracks und ein gesunkenes Flugzeug. Schnuba-Lehrer Jerome kennt die aufregendsten Tauchplätze. Die ganze Südküste von Aruba, ganz tolle Riffe hier. Die Antilla ist auch das größte Schiffwrack unter Wasser hier. Das war ein alter deutscher Frachtschiff vom Anfang vom Zweiten Weltkrieg. Das ist ein ganz populärer Schnuba- und Dive-Site hier in Aruba. Für alle, die lieber Überwassersport treiben, bietet Aruba ebenfalls ein vielfältiges Angebot. Angeln, Segeln und die neueste Wasserfun-Sportart, Kitesurf-Lehrer Mike Tiedemann. Kitesurfen oder Kiteboarden auch genannt, ist mit einem Drachen oder Kite ähnlich wie Windsurfen, aber halt mit einem Drachen statt einem Windsurfsegel. Vorher surfen zu können, ist nicht notwendig. Man kann von vornherein als ganz neuen Sport das Ganze lernen. Und wenn Sie mehr wissen wollen über Aruba, One Happy Island, dann schauen Sie ganz einfach mal im Internet auf www.aruba.de. www.aruba.de. Und wenn Sie das jetzt nicht mitbekommen haben, ist kein Problem. In meinem Blog tomkolbe.kingfm.net finden Sie die Informationen nach der Sendung. Auf jeden Fall noch einmal die Whispers and the Beat Goes On.

Die ihren Ursprung auch in Australien haben. Das waren Men at Work und Down Under. Natürlich singen sie da auch über dieses wunderschöne Land. Und die Bee Gees mit You Should Be Dancing. Naja, gerne, auch um die Uhrzeit. Aber jetzt geht es weiter in Australien. In manchen Orten des kleinen australischen Bundesstaats Victoria leben mehr Kängurus als Einwohner. Ohne große Entfernungen zurücklegen zu müssen, ist es in Victoria möglich, spektakuläre Landschaften zu durchfahren und hautnahen Kontakt mit der australischen Tierwelt zu erleben. Und das mit hundertprozentiger Känguru-Garantie, hat Reisereporterin Pia Hoffmann festgestellt. Ein faszinierendes Naturschauspiel in Victoria ist die allabendliche Pinguinparade auf Phillip Island, erklärt Naturführer Andrew Bucock. Die Pinguinparade gibt es schon seit Hunderten von Jahren, lange bevor Menschen nach Phillip Island kamen. An dieser Stelle kehren jeden Abend bei Sonnenuntergang Tausende von Pinguinen aus dem Meer auf die Insel zurück. Viel zu entdecken gibt es auch an der Küste des Festlands. So wartet auf der Great Ocean Road hinter jeder Kurve ein neuer, spektakulärer Ausblick, zum Beispiel auch auf die berühmte Felsformation Die Zwölf Apostel, so Gabby Robinson von der Great Southern Touring Route. Die Zwölf Apostel, das ist eine Sandsteinformation. Und zwar sind das einfach ausgewaschene Sandsteinfelsen. Es gibt wunderschöne Buchten dort, in die man auch reinlaufen kann. Es gibt Koalas, Kängurus, sieht man oft, wunderschöne Pflanzen. Also es ist schon auf jeden Fall eine Reise wert. Wer von der Great Ocean Road abfährt und den Hinweisschildern Tower Hill folgt, der gelangt in eine geradezu unwirkliche Landschaft. Der Ort ist das Innere eines erloschenen Vulkans, erklärt Susanne Stellberg von Tourism Victoria. Man fährt rein und denkt, jetzt fehlen nur noch die Dinosaurier. Es ist also wirklich savannenmäßig. Oftmals marschieren Emus schon über diese grünen Flächen. Und das ganz Tolle daran ist, dass eine Aboriginal Community dort auch lebt. Das sind die Wurundjeri. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, den Touristen das Leben der Kuri in der Natur etwas näher zu bringen. Ebenso bietet Victoria im Landesinneren Außergewöhnliches. In den schroffen, versteckten Höhlensystemen der über 1000 Meter hohen Berge des Grampians Nationalparks haben sich die Aborigines mit Hunderten von Felszeichnungen verewigt. Der Nationalpark ist ein idealer Ort für Tierbegegnungen. Es hat eine einzigartige Tierwelt. Es gibt über 200 verschiedene Vogelarten in den Grampians. Possums kann man sehen und ganz, ganz sicher Kängurus, manchmal sogar beim Wandern. Und das ist natürlich ein ganz tolles Highlight bei einem Urlaub in Australien. Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of a wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. But tonight we sail through every storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Ooh-hoo-hoo. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Summer happy, summer sad. Ist das nicht herrlich, die Doobie Brothers und Listen to the Music. Die Lebensweise der Aborigines in Australien ist mit vielen Klischees behaftet. Meist stellt man sich das Leben der Aborigines im kargen Outback vor. Ganz anders aber lebten die Aborigines im australischen Bundesstaat Victoria. Sie passten sich dort der natürlichen Umgebung an. Reisereporterin Pia Hoffmann ist auf Entdeckungstour gegangen. Das Leben der Aborigines im Bundesstaat Victoria ist geprägt von hohen Bergen und dem Meer. Viele Höhlenmalereien, die die Aborigines hinterlassen haben, erzählen ihre Geschichte, weiß Susanne Stellberg von Tourism Victoria. Das Blau des Ozeans, das Grün vom Regenwald, Weiß von den Eukalyptusbäumen. Und das ist alles in Gemälden zusammengefasst, nicht mit Punkten, sondern mehr mit Rauten und Winkeln. Die meisten dieser Höhlengemälde finden sich im Grampians Nationalpark, so Jeremy Clark vom Bramberg Center, das die Kultur der Aborigines in Victoria erforscht. Im Park gibt es über 200 Felsmalereien. Einige davon sind 20.000 Jahre alt. Aber das zeigt, wie lange die Aborigines hier lebten und wie wichtig die Gegend für sie war. In the area. Geprägt war das Leben der Stämme in dieser Gegend von zum Teil extremen Temperaturschwankungen. Grund sind die gewaltigen Berge, die bis zu 1000 Meter hoch sind. Die Jagd auf Possums, kleine Beuteltiere, war ein wichtiger Bestandteil des Lebens, erklärt Susanne Stellberg. Ganz charakteristisch für die Kuri sind die Possum-Skin-Mäntel, das heißt Umhänge und Mäntel, die aus Opossum-Haut und Fell gemacht wurde, damit sie eben gewärmt wurden. Also ist ganz signifikant und gibt es nur im Süden Australiens. Und auch das Klischee vom Aborigine, der während eines Jahres lange Wanderungen zurücklegt, rückt Jeremy Clark für die Ureinwohner Victorias zurecht. Die Aborigines aus Victoria zogen nicht so viel rum wie die in der Wüste. Sie hatten hier überall Wasser und Essen. Deshalb hatten sie feste Camps, zwischen denen sie hin und her zogen. Und so bekommt der auf Entdeckungstour in Victoria geht, ein völlig neues Bild der Aborigine-Kultur Australiens. Wenn Sie auch die Geschichte und Lebensweise der Ureinwohner in Victoria erfahren möchten, dann finden Sie alle Infos unter www.visitmelbourne.com/de. Ich wiederhole nochmal www.visitmelbourne.com/de. Und diese Info finden Sie nach der Sendung auch nochmal auf meinem Blog. In meinem Blog. Wie sagt man eigentlich? Auf oder in? Egal. Auf jeden Fall auf tomkolbe.kingfm.net. To my boat on the river, I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the water, she eases me down. Touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down. my boat on the river, and I won't cry out anymore. Frown on my face disappeared. Oh, take me down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out. Selbst mich nichts auf dem Stuhl hier. Das waren die Bellamy Brothers und Let Your Love Flow. Natürlich, natürlich. Viele Kreuzfahrtgesellschaften folgen dem Trend, immer größere Schiffe zu bauen, mit immer ausgefalleneren Animationsmöglichkeiten an Bord. Die Kreuzfahrtgesellschaft Celestial Cruises geht da einen anderen Weg. Sie holt für ihre Passagiere einfach das Urlaubsland an Bord. Wie das funktioniert, haben wir mal nachgefragt. Die griechischen Inseln sind das Hauptziel der Schiffe von Celestial Cruises. Deshalb sollen die Passagiere während der ganzen Kreuzfahrt das Flair des Reiselandes erleben. Zum Beispiel die griechische Gastfreundschaft, so Kreuzfahrtexperte Thomas Kusch von H&H Touristik. Es ist eine wirkliche Herzlichkeit. Es sind kleine Schiffe und somit hat man schnell einen Überblick. Und das ist eigentlich so diese griechische Gastfreundschaft, wo man dann gleich vom ersten Tag seines Urlaubes dann an Bord hat. Und dieses Lebensgefühl bestimmt den gesamten Reiseverlauf, erklärt Kreuzfahrtexpertin Annika Holzinger. Der Passagier ist heute in Athen, morgen auf Symi, dann in Chios, Kreta, Mykonos. Aber im Abendessen spiegelt sich all das wieder, was er vielleicht am Tag erlebt hat. Die Gerüche, die Oliven, Haine, die Zitronenbäume und all das wird ihm auch wieder kredenzt am Abend, wie auch natürlich landestypische Weine. Wer noch intensiver einsteigen will, der kann sich das Land sogar während seiner Reise über die Sprache erschließen. Wenn es Seezeiten gibt, von einem Hafen zum anderen, gibt es griechische Sprachkurse. Also ich habe das Erlebnis Land Griechenland, die Sprache mit dazu und das dann auch noch bei einem griechischen Wein, also rund um Griechenland pur. Und auch wer wenig Zeit hat oder erst einmal ausprobieren möchte, ob er überhaupt seefest ist, kann das Griechenland-Flair auch auf einer Kurzkreuzfahrt erleben, so Annika Holzinger von H&H Touristik. Obwohl 3 Nächte relativ kurz wirken und klingen, hat man doch sehr viel Griechenland-Erlebnis. Man fährt mitunter 2 Ziele oder Häfen am Tag an und hat ein absolutes Highlight innerhalb von 3 Nächten. Ship to shore, do you read me anymore? This line is bad and fading. Ship to shore, answer my call. Send me a signal, a beacon to bring me home. Christy Burke, Ship to Shore. Mit einem Kreuzfahrtschiff auf Entdeckungsreise zu gehen, ist heute kaum noch möglich. Die Schiffe sind inzwischen so groß, dass sie entweder weit draußen auf dem Meer ankern müssen oder kleine Häfen gar nicht mehr anlaufen können. Eine Ausnahme ist die Gesellschaft Celestial Cruises. Sie steuert mit ganz kleinen Schiffen oder kleinen Schiffen malerische Inseln in Griechenland an. Wie Sie auf Entdeckungsfahrt mit dem Kreuzfahrtschiff gehen können, das berät Ihnen jetzt Pia Hoffmann. Große Erlebnisse auf einem kleinen Schiff, das verspricht Kreuzfahrtexpertin Annika Holzinger. Mit Celestial Cruises kann man auf Entdeckungsreise in der griechischen Inselwelt gehen. Dadurch, dass die Schiffe sehr viel kleiner sind als die großen Kreuzfahrtschiffe, erreichen wir hier Häfen, die andere Schiffe nicht anfahren können. Insofern auch sehr unentdeckt. Ziele dabei, wie eben Symi, Chios. Und das macht das unentdeckte Griechenland aus zum einen. Beim Landgang ist man dadurch gleich mitten im Leben, erklärt Kreuzfahrtexperte Thomas Kusch von H&H Touristik am Beispiel der Insel Symi. Das Schiff legt eigentlich mitten in der Stadt an. Ich gehe runter, bin in der Altstadt von Symi drin und kann mich dort aufhalten. Oder ich mache eine kleine Inselrundfahrt durch Symi und schaue mir ein bisschen die Insel an mit den Olivenhainen. Weinanbaugebiete, Klöster, alles was dazugehört. Aber die kleinen Schiffe bieten auch während der Fahrt für die Passagiere viele Vorteile, so der Celestial Cruises Experte. Wenn wir unsere Schiffe anschauen mit einer Größenordnung von maximal 1400 Passagieren, also da kann ich alles zu Fuß ablaufen. Ich bin auch gleich an Land unten, dadurch natürlich weniger Passagiere, ist das Ein- und Ausschiffen natürlich alles viel, viel schneller. Und ein kleines Schiff fördert auch eine geradezu familiäre Atmosphäre während der Kreuzfahrt, weiß Thomas Kusch von H&H Touristik. Die Crew, die Besatzung, mein Kellner am Tisch, mein Steward, dadurch, dass der natürlich auch weniger Gäste zu betreuen hat, kann er viel näher auf mich eingehen. Und somit habe ich den Effekt eines Wohlfühlurlaubes natürlich auf so einem kleinen Schiff eher als wie auf den größeren Schiffen. Alle Infos zu den Schiffen von Celestial Cruises finden Sie unter www.hht.de. www.hht.de. Satisfaction in me. A little more fight, a little less fun.

since then.